Der Vorsitzende der Obersten Volksversammlung, Che Tebok, der als Leiter der Delegation der Obersten Volksversammlung der TVRK der Islamischen Republik Iran einen offiziellen Besuch abstattet und an der 6. Internationalen Konferenz zur Unterstützung des palästinensischen Volkes in diesem Land teilnimmt, führte am 21. Februar mit dem Führer der Islamischen Revolution Irans, Seyed Ali Khamenei, ein Gespräch. Der koreanische Gast richtete dem Gastgeber ehrerbietig die herzlichen Grüße von Genossen Kim Jong-un aus. Der Führer der Islamischen Revolution Irans bedankte sich zutiefst dafür und bat den Gast darum, dem Führer des koreanischen Volkes Kim Jong-un seine herzlichsten Grüße zu entbieten. An diesem Tag traf sich der koreanische Delegationsleiter auch mit dem Präsidenten der Parlamente des Staates Palästina, der Republik Niger, Malaysias, der Republik Madagaskar und den weiteren Persönlichkeiten.